Sag mir, wie das geht, Leder, Mini, blond und heiß. Du hast Style, Baby, Vegas City, Promi, Life. Eine Schönheit, lass mich das Biest sein. Noch ein Hurricane, Baby, und ich flieg gleich. Alle wollen den Russian Boy, guck, wie die Shampoosflasche läuft. Über dein Body, Baby, du erlebst nie wieder eine Nacht wie heute. Designer Diva, Versace Louis. Wippereich, frisch gestylt, krasse Booties. Mit Babes, die süß sind wie Milchshakes. Küssen mich, grüßen nicht Typen mit Bitchfaces. Fresh wie ein Motherfucker, Million Duft. Du willst down mit mir sein, hast du Silikonbrust? Die Tanzfläche fängt an zu brennen. Fängt flamsy, dance sie entlang. Sexy und extravagant, sie ist mit Sierra verwandt. Und sie lässt den Webber nicht ran. Mein Kopf explodiert, wenn ich sehe, wie sie meine Nummer aus dem Fenster wirft. Hennessy Blazer, Exo auf Eis, guck, wie sich der Dancefloor aufheizt. Russische Ladies, Bessel von Sunset, Money Rain, Bad Boy Show. Hennessy Blazer, Exo auf Eis, guck, wie sich der Dancefloor aufheizt. Russische Ladies, Bessel von Sunset, Money Rain, Bad Boy Show. Sag mir, wie das geht. Sie ist bisschen Sierra, bisschen Rihanna, wenn sie sich bewegt. Sag mir, wie das geht. Sie ist bisschen Shakira, Rihanna Lima, wenn sie im Blitzlicht steht. Sag mir, wie das geht. Du bist eins mit deinem Kleid, es ist sexy Design. Shawty, du killst den Club. Sag mir, wie das geht. Sag mir, wie das geht. Sag mir, wie das geht. Sag mir, wie das geht, enge Jeans, High Heels, yeah. Du hast Style, Baby, Beverly Societies, yeah. Energy, sie ist bisschen Rihanna. Ich dreh durch, Ecstasy, Miami Beach Clubbing, High Volume, Party Luder, It's Girls, Nase pudern, Dirty Dutch, Start the Rumor. Sie slidet sexy, sexy, der Dancefloor brennt. Baby, präsentier dein Body wie auf Catwalks Brands. Gib mir den Roboter Dance, Move im Laser Flash. Pop Champagne Sex, Money Rain, Player Rap. Dollars in der Jeans, Viper Magnet. Schmeiß in ne Runde White, der Womanizer Styler, was geht? Die Blicke treffen sich Hand in Hand und wir tanzen ein Body an Body. Loving this Club oder Party Rockin' beim Shuffling Club in Poppin' Champs. Mein Kopf explodiert, wenn ich sehe, wie sie meine Nummer aus dem Fenster wirft. Hennessy Blazer, Exo auf Eis, guck, wie sich der Dancefloor aufheizt. Russische Ladies, Bessel von Sunset, Money Rain, Bad Boy Show. Hennessy Blazer, Exo auf Eis, guck, wie sich der Dancefloor aufheizt. Russische Ladies, Bessel von Sunset, Money Rain, Bad Boy Show. Sag mir, wie das geht. Sie ist bisschen Sierra, bisschen Rihanna, wenn sie sich bewegt. Sag mir, wie das geht. Sie ist bisschen Shakira, Rihanna Lima, wenn sie im Blitzlicht steht. Sag mir, wie das geht. Du bist eins mit deinem Kleid, es ist sexy.